Michael und Josephine, die niemand will. Die Psychiaterin schweigt, ein eiskalter Blick. Vergewaltigung, Entführung, ein grausames Stück. Paragraphen tanzen im Neonlicht. Strafmaße dreuen, doch Gerechtigkeit spricht nicht. Unterlassene Hilfe, ein Versagen so schwer. Die Schweigepflicht bricht, die Wahrheit so leer. Wird nie mehr verdeckt.